Na ja, jetzt werden wir einen schönen Schottisch tanzen. Früher unsere alten Leute haben so gerne die Schottisch getanzt. Tele mal Musikanten, ruf! Der Federhahn ist easy. Ah, komm! Oh, der Hof kommt schon ganz voll.